Live. This is street radio for unsung hero, riding in the Rego, trying to stay legal. My daughter found Nemo, I found a new primo. Yeah, you know how we do it for the people and the struggle of the brothers and the folks. The lovers of the dope, experiment to discover hope, scuffle for notes. The rougher I wrote, times was harder. Went from rock and starter to the voice of a martyr. Why white folk focus on dogs and yoga? My people on the low end trying to ball and get over. Lyrics are like liquor for the fallen soldier. From the bounce to the house, it's all our culture. Every day we hustling, trying to get them customers. Long we ain't trusting them, thick bras we lusting them. Sick and tired of punching it, I look on the bus at them. When I see them struggling, I think I'm touching them. The people. For unsung hero, riding in the Rego, trying to stay. Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Und das heißt ja eine freie Themennacht, eine offene Sendung. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, bitte meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Daniel. Daniel ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen. Daniel, um was geht's denn bei dir? Ja, es geht halt darum, also mein Vater, der ist strenger Alkoholiker. Und als ich 13 war, fing das alles an. Da habe ich das erstmal Schläge von ihm bekommen, beziehungsweise er hat viel Alkohol getrunken, hat seine Bierflasche ins Aquarium geworfen und dann hat er angefangen, meine Mutter zu schlagen. Die sind dann ins Schlafzimmer, im Gesicht zum Fenster. Wann war das? Ich habe es gar nicht verstanden. Als ich 13 war. Als du 13 warst, ja. Genau. Mhm. Und da konnte ich nicht mehr zusehen und bin dann auf seinen Rücken gesprungen, habe das nächste Beste gegriffen, das Spiel von meiner Mutter, und habe ihn lieber den Kopf gezogen. Ja, und dann hat er sich umgedreht und auf mich eingeschlagen. Und dann habe ich irgendwann reagiert und mich nicht mehr bewegt. Ja, dann ist er raus, Wohnzimmer, meine Mutter hat voll geweint, ich auch. Ja, und dann hat meine Mutter einen Krankenwagen gerufen, weil meine Nase voll geblutet hat und so. Ja. Und ich meinte zu ihr, lass uns das sagen, was passiert ist, damit das alles ein Ende hat und so. Ja. Sie meinte, nein, sie hätte Angst, dass er uns dann umbringen würde und so. Ja, und dann musste ich halt beim Arzt sagen, also im Krankenhaus, dass ich auf der Straße zusammengeprügelt worden bin. Mhm. Ja, und so ging das halt alles weiter. Da warst du 13 Jahre alt. Genau. Und dann ging das immer wieder so weiter. Ja, dann passierten halt so nach und nach immer so kleinere Fälle, wo er dann viel getrunken hatte und seine Wut an mich ausgelassen hat. Ja. An meine Geschwister gar nicht, komischerweise. Ich weiß gar nicht, warum. Ach so, wie viele Geschwister gibt es denn noch? Ich habe noch einen großen Bruder und eine große Schwester. Wie alt sind die? Mein Bruder ist jetzt 23 und meine Schwester ist 25. Ah ja. Mhm. Ja. Und wie ist denn die Situation heute mit dem Vater? Also im Februar 2008 hat meine Mutter uns verlassen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Sie hat im Internet auf einer Radioseite einen Mann kennengelernt, wo sie dann meinte, sie hätte sich in den verliebt, und hat mit mir auch darüber geredet und hat mich gefragt, ob, wenn sie weggehen würde, ob ich mitgehen würde. Mhm. Und ich meinte nein, weil ich habe eine feste Freundin und wollte die auch nicht verlassen und so. Mhm. Ja, und dann am nächsten Tag bin ich aufgewacht, hatte frei. Ja. Ja, meine Mutter war weg. Nur ein Zettel war auf dem Tisch, dass sie es nicht mehr aushalten konnte. Ja. Und das hätte sie jetzt nicht die Kurve gekriegt, hätte sie es nie bekommen. Ja. Ja, dann haben wir meinen Vater angerufen, haben gesagt, er soll bitte von der Arbeit nach Hause kommen, er soll sich keine Sorgen machen. Mhm. Dann war er da, haben wir ihn konfrontiert damit, und ist auch voll ausgeflippt, hat auf mich eingeschlagen, meinte, das ist doch bestimmt deine Schuld, du hast auf deine Mutter eingeredet und so. Ich so, bist du dumm? Ich habe das nicht gemacht und so. Du lebtest zu der Zeit oder jetzt auch noch bei deinem Vater? Jetzt lebe ich nicht mehr bei ihm. Jetzt nicht mehr. Er hat mich im August 2008 hat er mich von zu Hause raus geprügelt. Ja. Also, und wo lebst du jetzt? Ich habe eine eigene Wohnung jetzt genommen. Ah ja, das heißt, du hast eine ganz schwere Zeit hinter dir, deine Mutter und du. Ja. Deine Mutter ist geflohen. Hast du mit deiner Mutter Kontakt heute? Ich habe mit meiner Mutter noch Kontakt, ja. Ja. Ja, und dann halt, wo er mich von zu Hause rausgeschlagen hat, habe ich nicht mehr gekonnt und so, habe dann die Polizei gerufen, habe aber gesagt, dass ein Streifenwagen wohl nicht reichen würde, da er ein sehr aggressiver Mensch ist und so. Dann kamen sie mit drei Streifenwagen und die haben schwerste Überwindung gehabt, um ihn zu Boden zu bringen, weil er stark alkoholisiert war und nur um sich geschlagen hat. Den einen Polizisten hat er die Nase gebrochen, den anderen das Jochbein und das führte dann auch zu Anzeigen von denen. Wo ist denn dein Vater heute? Mein Vater, der wohnt jetzt in Hannover-Burgdorf. Ach so. Was ist denn danach, nachdem die Polizei ihn da gefasst hat, mit ihm passiert? Der wurde erstmal in die Ausnüchterungszelle gebracht, dann wurde zur Anzeige geführt. Ja. Ja, ich hatte ja auch eine Anzeige gemacht wegen schwerer Körperverletzung. Das ist im Dezember 2008 ist es vor Gericht gegangen. Ja. Ich habe er musste an mich eine Geldstrafe von 500 Euro zahlen, obwohl ich das lausig finde. Na gut. Naja, finde ich auch. Geld kann das nicht alles ersetzen. Definitiv nicht, nein. Und ja, ich habe jetzt hat da mich angerufen, will mit mir wieder Kontakt haben. Er meint, das können wir doch alles vergessen. Ich so, das können wir nicht vergessen. Trinkt er denn nach wie vor? Ja. Ja. Und er hat jetzt auch seinen Job gekündigt, so wie ich mitbekommen habe, da ich kein Kindergeld mehr auf einmal beziehe. Ja. Ja, und jetzt. Also, ja, bitte? Jetzt meint er ja Kontakt aufbauen und so. Ich so, ich kann das nicht. Du bist in meinen Augen nur noch mein Erzeuger, nicht mehr mein Vater, weil sowas ist kein Vater. Mhm. Und jetzt habe ich Angst davor, dass wenn ich ihm begegne, wie ich reagiere, dass ich auf einmal meine ganze Wut auslasse oder nicht. Ich weiß nichts mehr. Wie weit wohnt ihr entfernt voneinander? Gut 20 Kilometer. Das heißt, also die Chance oder Gefahr, dass du ihn so zufällig auf der Straße siehst, ist relativ gering. Ja. Ja. Aber ich habe Angst davor, weil ich weiß nicht, wie ich ticken werde. Ich weiß nicht, wie ich reagieren werde. Weil du voller Wut bist. Ja. Weil er dir deine Jugend kaputt gemacht hat und die Familie zerstört hat. Auf jeden Fall. Und dir eben auch sehr viel Leid angetan hat. Auf jeden Fall. Mhm. Und meine Freundin ist auch so. Also wenn wir uns streiten, dann kommt auf einmal irgendwie wie so ein Schalter alles in mich hoch. Also nicht, dass ich sie jetzt schlage, aber ich habe schon einige Wohnungsgegenstände von mir kaputtgeschlagen, sprich Wohnzimmerschrank oder so aus Wut. Ja. Und meine Freundin hat auch gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Also, da hat sich eine ganze Menge angestaut, ne? Ja. Also Daniel, erstmal so von der Vernunft her, was die Sache mit dem Vater anbelangt, da musst du dich natürlich unter allen Umständen zusammenreißen. Du darfst gar nichts machen. Wenn du den wirklich sehen solltest, geh wortlos dem aus dem Weg und deines Weges. Ja, aber Jürgen, das ist schwer. Ja, ich weiß. Aber was bringt es, wenn du in irgendeiner Weise gewalttätig ihm gegenüber wirst? Damit schadest letztendlich du dir selbst, weil du kriegst deine Anzeige und du wanderst vielleicht in den Knast, je nachdem, was du mit ihm machst und was du anstellst. Ich habe auch in der Hinsicht auch viel Angst vor mir selber bekommen, weil ich halt so aggressiv dadurch bin. Und gab es da noch eine Aktion, das war im Dezember 2007, da hatte bei mir im Zimmer ein Brand gegeben. Da hatte ich auch bei dir angerufen, mit dir geredet. Ja, und da war es dann so, dass ich ins Schlafzimmer dann gegangen bin. Mein Eltern meinte, es brennt bei mir im Zimmer und so, dass Feuerwehr gerufen werden sollte. Und er meinte, ja, ist ja nicht schlimm, dass es brennt. Wenn du verbrennst, Kinder kann man ja nachmachen und so. Ja. Daniel, ich glaube dir, dass du absolut verletzt worden bist, seelisch und körperlich von diesem Mann. Ich sag nur noch mal einmal, ich kann dir das ja nur erstmal so von der Vernunft her sagen, dass du überhaupt nie Hand anlegen darfst gegen diesen Mann. Ist das schwer. Weil es nichts bringt, weil es gar nichts bringt. Weil, ich sage es nochmal, du dir schadest damit. Du schadest dir damit. Und es geht nur jetzt im Moment um dich. Ja. Ich nehme das ernst, wenn du sagst, dass du auch mit diesem Zorn, der da in dir ist, vielleicht auch mit dem Gewaltpotenzial, ich weiß es nicht, wie man es nennen soll, dass du damit nicht zurechtkommst. Ich finde auch gut, dass du das selbst so beobachtest und wahrnimmst und Sorge, Angst vor dir selbst hast, wie du sagst. So, da finde ich, dass du dir von außen eine Hilfe suchen solltest. Ich war schon an überlegen, irgendwie mal zum Therapeuten zu gehen, ja. Aber ich habe irgendwie Auch Angst davor, von außen her, dass die Leute, also dass meine Leute, meine Freunde und so, sich in der Hinsicht irgendwie lustig machen über mich, ja, dass du zum Therapeuten gehst, brauchst eine Therapie und so. Also Daniel, muss man sich darüber nicht lustig machen, so wie man sich nicht lustig macht, wenn jemand zum Arzt geht. Das ist das Erste. Und das Zweite, wenn dir das ein bisschen unangenehm ist, muss es ja nicht an die große Glocke hängen. Die Leute unterliegen der Schweigepflicht, da geht man hin und macht seinen Kram, redet mit denen und geht wieder nach Hause, weißt du? Mhm. Also das würde ich dir dringend empfehlen. Ich möchte auch, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch redest. Die kann dir nämlich einen Rat geben, was für eine Art von Therapie für dich ganz gut wäre, um mit diesen aufgestauten Gewaltsachen da zurechtzukommen. Ja. Noch eine Frage. Was machst du denn beruflich oder gehst du noch zur Schule? Ich mache eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Ah ja, sehr gut. Und wie lange musst du noch? Ich muss jetzt noch 2 Jahre. Ja. Macht Spaß? Auf jeden Fall. Sehr gut. Also Ausbildungsstelle, die dir Spaß macht, das ist schon mal eine sehr gute Grundlage für alles Weitere für später dann, dass du dein eigenes Leben ordentlich auf die Beine stellst. Mhm. Ja? Aber um dein eigenes Leben ordentlich auf die Beine zu stellen, dafür darfst du natürlich keine Gewalt anwenden, anderen Menschen gegenüber, auch nicht deinem Vater gegenüber. Bei allem Verständnis für den Zorn, den du hast. Aber dann würdest du dich genauso verhalten, wie er sich verhalten hat. Dann würdest du auf seine miese Stufe gehen, weißt du? Bin ich auf sein Niveau runtergekommen. So, genau, ja. Daniel, du legst bitte auf und wirst von Simone, das ist meine Psychologin, heute Nacht zurückgerufen. Mhm. Okay? Und dann wünsche ich dir alles Gute und hoffentlich können wir dir ein bisschen weiterhelfen. Ja, darf ich noch kurz was an die Zuhörer sagen? Ja, ich weiß nicht, was du, leg los. An alle Zuhörer, also die sich vielleicht in derselben Lage befinden wie ich oder in einer schwierigen Lage oder so, traut euch, ruft an. Also es kann nur von Nutzen sein. Ja. Ne? Okay, alles klar, Daniel, dann legst du auf und wir melden uns wieder. Okay, danke, Domi. Okay, tschüss. Gut, bis dann, ciao. Ciao. Ihr Lieben, ich muss mich heute wieder wie Freitag auch für meine Stimme entschuldigen. Die ist immer noch nicht besser, im Gegenteil. Es hat mich schon ein bisschen erwischt und daher klinge ich etwas kratzig und verschnupft. Hier ist Laila. Laila ist 28. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Laila. Was ist dein Layla. Thema? Laila. Ja, genau. Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Was ist denn dein Thema, Laila? Es geht eigentlich darum, ich bin seit 4 Jahren mit jemandem zusammen. Und seit circa 6 Monaten ist mein Ex-Freund wieder aufgetaucht. Und die alten Gefühle sind wieder irgendwie entfacht worden. Und wir haben auch seit 6 Monaten ein Verhältnis. Ach so. Wie ist der denn plötzlich wieder aufgetaucht? Wo war der denn? Ja, wir waren schon in derselben Stadt, aber er ist sozusagen wieder in meinem Leben aufgetaucht. Also er hat den Kontakt zu mir gesucht. Also er hat den Kontakt gesucht? Genau, richtig. Wie hat er das gemacht? Hat er angerufen, gemailt? Er hat mir auf der Straße einfach den Weg so... Mit dem Auto ist er mir so davor gefahren. Ich konnte da nicht weitergehen und dann ist er dann ausgestiegen. Wir haben dann ganz normal miteinander geredet. Das hat er gezielt so gemacht. Er hat ja gezielt aufgelauert sozusagen. Ja, so fast kann man so sagen, genau. Und jetzt habt ihr seit 6 Monaten ein geheimes Verhältnis. Genau. Ganz geheim, das weiß niemand. Eine sehr gute Freundin weiß davon Bescheid. Mhm. Aber sonst niemand. Und es kommt noch dazu, dass er jetzt seit dem 4.2. auch im Gefängnis ist. Das heißt, er ist auch nicht mehr hier. Mhm. Und ich bin halt so ein bisschen durcheinander, weil eigentlich vor dieser ganzen Sache lief meine Beziehung ganz normal. Ich hatte ein super tolles Verhältnis mit meinem Freund. Ja. Und jetzt bin ich halt so ein Zwiespalt. Also, ja, lass mich mal fragen, in Vergessenheit gerät. Der sitzt seit 4.2. im Gefängnis, hast du. Genau. Warum? Soweit wie ich weiß, ich glaube, es ist wegen Drogen. Also, genaueres weiß ich nicht. Hast du mit ihm denn sprechen können, bevor er ins Gefängnis ging? Ja, ich habe noch mit ihm Kontakt gehabt, aber er hat mir gesagt, für mich selber ist es besser, wenn ich nicht genaueres weiß, worum es geht. Also, ich weiß nur, dass er für 1,5 Jahre weg ist. Mhm. Ist das nicht für dich ein bisschen merkwürdig? Da ist ein Mann, den du liebst und du weißt gar nicht, was für ein Dreck am Stecken der hat und was da passiert ist. Ja, und vom Kopf, vom logischen Verstand vom Menschen sage ich, ja, mein Freund, das ist der Richtige, der bietet mir eine Zukunft. Und stopp mal eben, ich möchte bei der Gefängnissache bleiben. Wieso ist es besser, dass du es nicht weißt? Ja, ich weiß es nicht, warum ich das nicht wissen sollte. Ja, vielleicht, weil er mich schützen wollte. Ich weiß vor was? Nicht. Vor was? Na, ich bin gerade so hartnäckig, Leila, weil ich das nicht verstehe. Also versetze mich in deine Situation. Du hast einen Typ, in den du verknallt bist. Der kommt in den Knast. Ja. Da ist doch das Normalste von der Welt, dass gerade die Freundin oder der Mensch, den man liebt oder vorgibt zu lieben, dass der nun genau Bescheid weiß, was da vorgefallen ist. Dass du dich damit abfindest, verstehe ich gar nicht. Naivität. Blind, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also blind vor Liebe einfach, glaube ich. So, 4 Jahre nicht verheiratet, sondern verbunden mit deinem jetzigen Freund, mit dem Hauptfreund. Genau. Wie die Beziehung lief gut, sagst du? Super eigentlich. Ja. Also jeder andere hat seine Hand ins Feuer gelegt, dass Leila und er für immer und ewig zusammenbleiben. Ja. Und ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal passiert. Es ist auch irgendwo krank, weil ich denke, wenn du jemand anderem so starke Gefühle für den hattest, wie kann es denn sein, dass dein Ex-Freund wieder auftaucht und andere Gefühle in dir erwecken kann? Wie geht denn das? Ja, dann sollte man sich mal Gedanken darüber machen, was der Ex-Freund dir gibt, was dein Hauptfreund dir nicht geben kann. Was ist denn da besonders toll? Ja, mein Freund und mein Ex-Freund, das ist so wie Tag und Nacht. Mein Freund ist ein, der geht normal arbeiten, kommt aus einer tollen Familie, ein super Schwiegersohn, sage ich mal. Und mein Ex-Freund, genau das Gegenteil. Mhm. Und das, also ein ganz böser, sage ich mal. Turnt dich irgendwo ein bisschen an. Ja, genau. Der ist auch wahrscheinlich nicht so nett und sanft und freundlich zu dir. Nee, gar nicht. Genau das krasse Gegenteil. Der behandelt mich überhaupt nicht nett und trotzdem sind da so extrem starke Gefühle, dass mich das wahnsinnig macht. Dieser Ex-Freund, hat der dich auch schon mal geschlagen? Nein, das nicht. Aber der nimmt dich schon hart dran? Bis ja, rein. Das... Ja, Auch im sexuellen Sinne? Ja. Das heißt, der Sex ist mit dem Ex auch besser als mit dem jetzigen Freund? Ganz ehrlich jetzt. Ja, ganz ehrlich. Ja. Aber ich möchte es nicht nur rein auf das Sexuelle. Nein, aber das hat ja nur ein großes Gewicht. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Und wenn das ist eine irre ein Anziehungspunkt, wenn man da fasziniert ist von jemandem. Ja, und du sagst trotzdem, dass du deinen Freund liebst. Ja, ich liebe meinen Freund als Mensch, weil er ein ganz toller Mensch ist, aha, wirklich. Also den hättest aber du... Aber ich kann nicht sagen, dass ich ihn als Mann liebe. Das ist natürlich eine krasse Aussage. Ja. Wenn der das jetzt gehört hätte, wär Schluss ja. Ja, definitiv, das weiß ich auch. Eigentlich müsste auch Schluss sein, nachdem du das... Eigentlich müsstest du Schluss machen, nachdem du es für dich so formuliert hast. Das ist eine wahnsinnig klare Aussage. Ich liebe den als Menschen. Ich bin da ein bisschen egoistisch, weil ich, mein Freund, der bietet mir eine Zukunft, eine sichere Zukunft. Ne? Auch vom Finanziellen und auch von der Familie her. Und mein Ex-Freund, der hat mir gar nichts zu bieten. Du erwartest ja kein Verständnis jetzt von mir. Nee, ich weiß. Du erwartest ja kein Verständnis. Wenn du zu mir den Satz sagst, den Freund liebe ich als Menschen, das ist ein guter Typ. Den hätte ich vielleicht gerne als guten Freund, aber ich liebe ihn nicht als Mann. Ja. Ist der Fall für mich aber sowas von glasklar. Und das aller. Ich habe die Hoffnung, ich denke, vielleicht kommt es wieder. Er ist ja weg, der Ex-Freund ist ja weg. Ich habe die Hoffnung nicht. Nee? Nee, so wie du es mir geschildert hast, habe ich die Hoffnung nicht. Wenn der Ex-Freund es nicht ist, dann ist es irgendwann jemand anders, zu dem du hingehst. Oder der Chancen bei dir hat. Ja, aber warum ist es dann in diesen 4 Jahren, wo ich mit meinem Freund zusammen war, nicht derartiges, irgendetwas in der Richtung passiert? Vielleicht nicht ein anderer Mann, dass ich einen anderen Mann in was fand. Vielleicht Zufall. Nur bei meinem Ex. Vielleicht Zufall, vielleicht auch eine Weile, dass du das eine ganze Weile hast dann schon ausgehalten und der im Unterbewusstsein eine Unzufriedenheit gewachsen ist. Und dass nur noch der zündende Punkt da kommen musste, dass der vor die Füße gefahren ist, der Ex. Und da standst du wieder in Flammen. Ja. So war es, ne? Ja, kann sein. Mhm. Also, die saubere Lösung ist klar, finde ich. Und wenn du sagst, ich bleibe nur aus egoistischen Gründen bei meinem Freund, weil der mir die Zukunft bieten kann, weil der Geld verdient, weil der eine tolle Familie hat, ist das schon schäbig, Leila. Ja, aber man ist ja auch irgendwo nicht mehr die Jüngste, ne? Also naja, 28, naja. Den naja. Richtigen zu finden, schaut. Naja, mehr. Naja. Also, wenn du, also mit 28, finde ich, zählst du durchaus noch zu den jungen Leuten und durchaus jungen Leuten. Und da würde ich mir nicht so Sorgen machen. Es, also geht ja auch nicht, es geht ja auch nicht darum, jemanden zu finden, Mensch. Es geht darum, mit einer klaren Haltung durchs Leben zu gehen. Und die hast du nicht. Im Moment bist du, du wusstest so rum. Du holst dir deine Rosinchen. Nee, ich merke das auch selber. Ich belüge mich selber, dass ich... Genau. Dass das eigentlich nicht korrekt ist, was ich hier mache. Ja, ja, genau. Und fühlst dich ja selbst... Ich muss anfangen, mir ehrlich zu sein. Ja, ja. Ja. Ich glaube, dass das eine Voraussetzung, sich anderen Leuten gegenüber sich gut zu verhalten, ist die Voraussetzung ist, dass man auch eine große Portion Selbstachtung hat. Mhm. Und Selbstachtung hast du nicht, wenn du dich so verhältst, weil du dich einfach, ja, das du belügst ihn ja, du hintergehst ihn ja. Das ist ja schlimm, was du deinem Freund antust. Ja, ich weiß, es tut mir auch leid, weil er ein herzensguter Mensch ist, der hat das überhaupt nicht. Weil eigentlich hätte das mein Ex-Freund verdient. Ja, umso schlimmer, umso schlimmer. Und es hilft einem natürlich auch immer wieder, sich in die Situation zu versetzen. Was wäre, wenn man mir das antäte? Ja, natürlich. Ja, ich glaube, das ist immer der, ja, das ist immer der Gedanke, der einen immer wieder, ja, wachrüttelt. Was wäre, wenn man es mir antun würde? Leila, ich hab dir alles gesagt. Ich finde, du musst klar handeln. Ja. Klare Entscheidungen fällen. Muss ich wohl. Ich muss mich den Dingen stellen, glaube ich. Finde ich auch. Mhm. Dumi, ich wollte dir nur sagen, meine beste Freundin und ich, wir gucken dich tagtäglich und wir finden dich super. Das ist ja sehr nett von euch. Ja. Fühl mich sehr geehrt und sehr geschmeichelt. Ja, gute Besserung. Dankeschön. Ja, ich hoffe, dass ich wieder auf die Füße komme. Im Moment ist das nicht so gut. Leila, ja. Alles Liebe und schönen Gruß an deine Freundin. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns. Das ist unsere kostenfreie Nummer. Und mailt uns bitte unter domian@wdr.de plus eure Telefonnummer und bitte die Mail nicht zu ausführlich verfassen. Jonas, herzlich willkommen, Jonas, 42. Jonas ist nicht da. Dann geht's weiter mit Nadja. Nadja ist 27. Hallo, Nadja. Hallo. Hallo. Nadja, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, meine Kinder wurden mir weggenommen vom Jugendamt heute. Heute? Ja. Wie viele Kinder? Zwei. Wie alt? 2 und 4. Die wurden dir heute vom Jugendamt weggenommen? Ja. Warum? Also, ich habe Sozialphobie, also ich getraue mich nicht mehr raus. Oder selten. Hm. Schon lange? Nee, eigentlich seit Juli letzten Jahres. Ich habe mich von meinem Ex-Mann, also er hat sich getrennt von mir. Hm. Er ist schwer psychisch krank. Er hat er leidet unter Borderline und hat mir eine Lügengeschichte aufgetischt. Also ich wusste damals aber nicht, dass es eine Lügengeschichte ist. Mhm. Also die Trennung zu dem, somit kam es zur Trennung von dem Lebenspartner. Ja, also es war schon länger nicht mehr ganz rosig, halt auch durch seine Krankheit. Warum aber, abgesehen von der Sozialphobie, die natürlich sehr schwergewichtig ist, klar, hat man dir beide Kinder weggenommen? Meine Nachbarn haben mich angeschwärzt beim Jugendamt, dass ich die Kinder verwahrlosen lassen würde. Hast du sie verwahrlosen? Nein, also ich habe, natürlich konnte ich mich nicht mehr so um sie kümmern, wie sie es eigentlich verdient hätten, aber ich habe sie nicht verwahrlosen lassen. Sozialphobie heißt, wie du es gerade sagtest, dass man in der Wohnung bleibt? Ja. Kannst du gar nicht mehr rausgehen oder noch? Doch, ich kann noch, wie gesagt, ich konnte noch einkaufen gehen. Aber ich habe auch im Moment recht viel finanzielle Probleme. Ich konnte dann meinem Sohn auch keine Hausschuhe und nicht mehr die Sachen fürs Frühstück, also fürs im Kindergarten fürs Frühstück kaufen. Mhm. Und das hat der Kindergarten dann auch registriert? Ja, ich habe ihn dann auch eine längere Zeit nicht mehr in den Kindergarten gebracht. Ja. Bin auch nicht mehr ans Telefon gegangen. Das ist ja schon sehr schwerwiegend, wenn ein Jugendamt einer Mutter beide Kinder wegnimmt. Ja. Das ist ja schon... Wie lief das ab heute? Ja, er kam rein und meinte, dass er jetzt die Kinder mitnehmen wird. Und er möchte das halt ohne Gericht machen. Also nicht, dass ich das Sorgerecht verliere, dass ich halt mir helfen lassen kann. Mhm. Also ich habe aber auch noch nichts unterschrieben. Also er möchte, dass du das Sorgerecht behältst? Ja. Und er will dir die Chance geben, habe ich das richtig verstanden, dass du dir helfen lässt? Ja. Was meint er konkret damit? Mit halt, dass ich in eine Klinik gehe. Ja. Und das heißt, das wäre dann eine vorübergehende Maßnahme? Ja. Die Kinder sind jetzt irgendwo in einem Heim? Nee, die sind bei Pflegefamilien, aber getrennt. Ach so, wie haben die Kinder denn reagiert? Vor allen Dingen der Ältere, als er heute dann noch weg musste. Ja, hat immer gesagt, Mama, du brauchst nicht weinen. Er hat nicht geweint? Nee. Ich glaube, er hat das aber auch gar nicht so... Verstanden, was da... Realisiert, was da abgeht. Ich habe ihm halt erklärt, dass er jetzt woanders halt mal übernachten wird. Wie ist denn jetzt die Perspektive? Wie lange voraussichtlich sind sie denn zunächst weggenommen worden, die Kinder? Ich muss morgen früh nochmal zum Jugendamt und dann wird alles schriftlich geklärt. Ja. Hat man dir denn irgendwas gesagt schon? Also erstmal für ein halbes Jahr oder für ein paar Monate nur? Nee, haben sie gar nichts gesagt. Aber die Bedingung ist klar, du musst dir helfen lassen. Ja. Und wenn das passiert ist und du wieder einigermaßen fit bist, dann können die Kinder zu dir zurück. Ja. Möchtest du dir helfen lassen? Auf jeden Fall. Ja. Weil ich möchte auch, ich liebe ja meine Kinder. Es ist ja nicht so, dass ich meine Kinder nicht lieben würde. Und ich habe auch, das Schlimme ist, ich habe vor einem halben Jahr schon beim Jugendamt angefragt, ob ich vielleicht eine Familienhilfe zur Seite bekomme. Weil ich habe auch keine Angehörigen hier und mein Ex-Mann kümmert sich nicht um die Kinder. Mhm. Dass ich halt eine Therapie machen könnte. Und wie haben die darauf reagiert, als du das sagst? Die haben abgelehnt. Abgelehnt. Sie meinten, dass, also der vom Jugendamt meinte zu mir knallhart, ja, ich hätte mir das so ausgesucht, ich wollte die zwei Kinder und jetzt muss ich zusehen. Mhm. Das waren seine Worte. Hast du denn schon etwas eingefädelt in Richtung Therapie? Ja, ich habe heute ein bisschen rumtelefoniert. Also. Aber erst heute? Ja, ich habe vorher schon Therapie gemacht. Halt eine ambulante. Hast du die denn zu Ende gemacht? Nein. Wie oft warst du da? Ich war da, ich habe nach der Kleinen eine schwere postpartale Depression gehabt. Ich war da circa ein Jahr. Also du bist seelisch schon ziemlich angeschlagen, ne? Ja, mir ging es aber danach auch relativ gut, bis halt zur Trennung. Hat diese Trennung diese Sozialphobie auch ausgelöst? Ja. Vorher war diesbezüglich gar nichts zu bemerken. Ja, halt, als ich die postpartale Depression hatte, da hatte ich schon ein bisschen Mühe, aber ich habe das dann innerhalb von einem Jahr halt mit Medikamenten und mit der Gesprächstherapie eigentlich ganz gut in den Griff bekommen. Kann das sein, dass die seelische Erkrankung deines Partners dich auch mit in ein seelisches Tief oder eine Erkrankung gezogen hat? Ja. Warst du vorher eigentlich seelisch fit und Also ich muss dazu sagen, ich habe vorher meine Mama lange betreut. Die hatte die manische Depression. Mhm. Die hat sich dann zum Ende hin umgebracht. Naja, also familiär vorbelastet. Ja. Mhm. Und danach halt mein Ex-Mann. Der halt auch, ich habe halt immer versucht, ihm zu helfen. Mhm. Aber da hattest du gar nicht die Kraft zu. Nee, vor allem nachdem halt auch die beiden Kinder da waren. Mhm. Und ich habe einfach zum Schluss hin auch gar keine Kraft mehr gehabt für ihn. Mhm. Und ich hab das auch in der Therapie eigentlich relativ gut gelernt, dass ich halt das von mir abwende. Ja. Und ich habe dann ihm halt auch nicht mehr, also ich habe ihn dann auch nicht mehr betüdelt. Und ja. Danach ist er dann halt gegangen. Hast du Kontakt heute mit ihm? Ja. Oft? er hat mir die Tage halt noch geschrieben, dass das alles eine Lügengeschichte war, die er mir aufgetischt hat. Also das ist letztendlich ein schlimmer Kontakt, den du hast, der immer wieder dir wehtut. Ich habe ihn ja damals eigentlich sehr geliebt. Er ist mir fremd gegangen auch noch, zu Hause in der Wohnung. Und mit der neuen Partnerin lebt er jetzt auch wieder zusammen. Ach, es gibt eine neue Partnerin. Ja. Also, ich sag mal einfach mal so spontan, ich glaube, der Kontakt tut ja nicht gut. Ja, aber ich muss ja wegen den Kindern, die lieben ja ihren Papa auch. Natürlich. Aber nun sind die Kinder erstmal in einer Pflegefamilie. Ja. In Pflegefamilien, wie du gesagt hast. Ja. Wie fühlst du dich eigentlich jetzt heute, einige Stunden erst, nachdem man dir die Kinder weggenommen hat? Also, mir kommt es alles vor wie ein schlechter Film. Hast du es noch gar nicht so richtig realisiert? Na doch, also wenn ich durch die Wohnung laufe, schon. Ja. Aber weißt du, Nadja, es ist ja noch nicht eine endgültige Katastrophe. Es besteht ja eine große Chance, dass alles gut wird. Ja. Und es liegt sehr in deiner Macht und in deiner und an deiner Initiative, ob es wieder gut wird. Ja. Das ist ja eine, wenn man aus Vorsorge und Fürsorge die Kinder erstmal weggenommen hat, dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Das siehst du vielleicht ein bisschen anders, aber. Nein, im Grunde genommen ist es schon richtig. Mhm. Aber für mich ist halt, was für mich das halt auch noch erschwerend macht, ist, dass ich wirklich schon oft beim Jugendamt war und um Hilfe gefragt habe. Ja. Und es einfach nicht bewilligt wurde. Das ist schlimm, da gebe ich dir recht. Bis halt das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja. Das ist für mich, was mir im Moment halt auch den Glauben an das Jugendamt wegnimmt. Ja, und ich habe panische Angst auch, dass die jetzt mir einen Strick draus drehen. Ja, also es hilft jetzt gar nichts, da Vorwürfe zu machen. Vielleicht hast du recht. Es kann sein, dass man da nicht ordentlich und frühzeitig gehandelt hat, aber nun ist es so, wie es ist. Jetzt liegt es an dir. Du hast schon die Fäden in der Hand. Wenn du jetzt die Auflagen erfüllst, die man dir gemacht hat, das heißt, dass du eine gezielte, therapeutisch-professionelle Behandlung bekommst und du einigermaßen wieder fit bist, ist es natürlich im Sinne von allen, es ist für dich gut, für dein Leben und natürlich dann auch für die Kinder und dann kriegst du die Kinder weg. Das heißt, alles muss dran gesetzt werden, dass du jetzt sehr schnell in eine gute Behandlung kommst. Ja. Da bist du auch wirklich entschlossen, ja? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich wollte ja schon länger mir helfen lassen. Aber vielleicht, vielleicht ist das jetzt nochmal der endgültige traurige Anstoß, ist sehr schnell jetzt auch anzugehen. Ja. Also ich möchte dich nochmal wirklich noch intensiv dazu ermutigen, das zu machen. Aber das, glaube ich, weißt du auch selbst, wie wichtig das ist für alle weiteren Geschehnisse. Ja. Würde gerne dir auch noch eine Beratung anbieten von meiner Psychologin. Ja, gerne. Was genau du da anpeilen solltest? Das ist ja schon etwas komplexer bei dir. Ja. Genau. Gut, Nadja, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Simone, meiner Psychologin, zurückgerufen. Ja, okay, danke. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg bei allem, was jetzt vor dir ist. Vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50. Zweiter Versuch mit Jonas, der gerade weg war. Hallo Jonas. Ist er wieder weg? Was ist denn mit Jonas los? Dann geht's weiter mit, frage ich meine Regie, mit Jürgen. Mit Jürgen. Und Jürgen ist 66. Hallo Jürgen. Ja, hallo Jürgen. Hier auch Jürgen. Ja. Um was geht's, mein Lieber? Ja, ich möchte noch was beitragen zum Tag X, was Thema war vor ein paar Tagen. Genau, letzte Woche. Genau. Ich habe, ich muss mal das Bild von der Glotze wegdrehen, weil da ist ein Unterschied. Ja, das irritiert. Wenn du was so sagst. Guckt am besten nicht hin. Ja, genau. Ja. Okay. Ja. Also, ich kann zwei Tage X präsentieren, die im Abstand von 40 Jahren miteinander zusammenhängen. Einen ganz üblen Tag. 40 Jahre Abstand und sie hängen zusammen? Ja. Ja. Und zwar vor 60 Jahren hat mich das Poliovirus erwischt und ich war total gelähmt bis zur Nasenspitze. Polio, das ist Kinderlähmung, ne? Genau. Und die Lähmung ist am Oberkörper stark zurückgegangen und die Beine sind gelähmt geblieben bis heute. Sag mal, vor 60 Jahren gab es dann ja noch nicht diese Polio-Impfungen? Nein. Das gab es dann erst Anfang der 60er Jahre. Ach so, ja. Ja, ich habe die noch mitgekriegt, insofern. Ja. Ja, ich habe also lange Zeit an Krücken mich durchs Leben bewegt und durch Europa. Bin per Anhalter 7 Jahre durch Europa, aber das ist ein anderes Thema. Trotz der Behinderung? Ja. Das ist ja toll. Ich habe viel erlebt, aber so richtig laufen konnte ich nicht. Das war so ein insgeheimer Wunsch von mir. Aber lass mich mal fragen, du warst dann als junger Mann, bist du auf Krücken getrennt durch Europa? Getrennt, genau. Ganz überwiegend getrennt. Immer mit 2 Krücken? Ja. Und einem Rucksack auf dem Rücken? Ja, ich hatte so eine kleine Aktentasche auf dem Rücken. Und da war all dein Kram drin, den du brauchtest? Ja, genau. Das ist ja verrückt. Das habe ich auch noch nie gehört und geschweige denn gesehen. Ja, das ist ein ganz großes Thema gewesen in meinem Leben. Ein ungeheures Abenteuer. Das glaube ich. Ein Thema, was habe ich in Verkehrsmitteln erlebt? Da habe ich es auch versucht anzurufen, weil ich habe ungeheures die paar Mal, wo... Na, heute ist uns aber die Technik nicht gut gesonnen. Jetzt ist Jürgen auch weg. Wir wollen mal hoffen, dass nicht der Wurm drin ist. Jürgen. Jürgen ist weg. Ja, er ist wirklich weg. Ich drücke mal die Leitung raus, ihr Lieben, in der Regie. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass die nächste Leitung funktioniert. Sonst sind wir ein bisschen aufgeschmissen. Sabrina ist auch nicht da. Dann versuchen wir es mal mit Fred. Hallo Fred. Hallo. Ah, da ist jemand. Fred ist mein Name. Fred, du bist 60 Jahre alt. Ja. Warum hast du mich angerufen? Ja, ich habe seit letztes Jahr März unheimliche Alkoholprobleme, weil ich zwei Sterbefälle in der Familie gehabt. Wer ist denn gestorben, Fred? Meine Nichte und meine... Die Nichte und wer? Mein Patenkind. Dein Patenkind. Zu denen du ein enges Verhältnis hattest. Ein sehr enges Verhältnis. Ja. Hast du selbst keine Kinder? Bitte? Hast du selbst keine Kinder? Nee. Ah, daher das enge Verhältnis zum Patenkind. Ein sehr gutes Verhältnis. Wie alt? 16 Jahre alt. 16 Jahre alt war das Patenkind. Woran ist das Patenkind gestorben? An Leukämie. Ah ja. Und deine Nichte, wie alt war die? 16. Ach, das ist die Nichte und das Patenkind, das ist eine Person. Du sagtest gerade, dass du 2 Sterbefälle hattest. Richtig. Also das war das Patenkind, das war 16 Jahre alt. Meine Nichte war 36 und mein Patenkind war 16 Jahre alt. Nichte war 36. Und an was ist die Nichte gestorben? Sie hat mich total aus der Bahn geworfen. Ich bin klargekommen. Nee, lass mich, ich hatte vor allem, was ist die Nichte gestorben? Bitte? An was ist deine Nichte gestorben? An Leukämie. Ich dachte, das Patenkind wäre an Leukämie gestorben. Das Patenkind ist an Leukämie. Meine Nichte ist an Drogen. Die hat Drogen genommen. Ach so. So, das sind 2 schwere Schicksalsschläge für dich gewesen. Ja, das hat mich total aus der Bahn geworfen. Ja, und seitdem hast du Alkoholprobleme. Ja, sehr starke. Wie viel trinkst du denn am Tag, Fred? Ja, wie trinke ich am Tag? Ich habe früher nur mal Bier getrunken und jetzt trinke ich jeden 2. Tag eine Flasche Weinbrand. Jeden 2. Tag eine Flasche Weinbrand? Ja. Und dazu auch noch Bier? Nee, Bier nicht. Bier nicht. Nur Weinbrand. Heute auch schon einiges. Ja. Ja, jetzt. Mhm. Vorher überhaupt keine Probleme mit Alkohol? Nee, ich bin 16 Jahre zur See gefahren. Ja. Ich hatte nie Probleme gehabt mit Alkohol. Und hast du denn eine Partnerin oder eine? Bist du verheiratet? Nein, nee. Du bist alleine? Alleinstehend. Somit waren diese beiden Personen, die Nichte und das Patenkind, schon sehr wichtige Menschen für dich? Das waren meine... Deine Familie? Das war meine Familie, ja. Ja. Hast du denn sonst noch jemand, der etwas näher in deinem Leben an dir dran ist? Ja, ich habe ein paar Nachbarn, aber die sind ich will nicht sagen, die haben sich von mir abgewandt, sondern ja. Die haben selber auch Probleme genug. Und ich möchte nicht... Verstehe. Also außer... Den auch noch aufhalten. Mhm. Sonst familiär keine Leute. Nee. Keine mehr. Klar, das können dann Nachbarn wirklich nicht schaffen. Und in der Regel ist man dann auch nicht so eng verbunden mit Nachbarn. Das heißt, du bist sehr traurig und sehr alleine. Ich bin, ja, ich fühle mich, wie soll ich das sagen, jetzt alleine hingestellt. Also, ja. Bist auch wahrscheinlich dann den ganzen Tag so für dich dann zu Hause? Ja, ich bin viel alleine zu Hause. Ja. Hatte vorgestern also so einen Sturz, bin ich hier in die Wohnung gestürzt, hab mir die auf der rechten Seite die Rippe angebrochen. Ach du je, das auch noch. Hab mir auch nicht getraut, einen Arzt anzurufen, hab mir selber so einen Verband gemacht und ja. Also Fred, da muss ja was passieren. Ich bin ja froh, dass du angerufen hast. Ja. Wenn es so weitergeht, gehst du vor die Hunde. Ja. Das muss ich dir als altem Seemann nicht erzählen. Nee. Und mit Sicherheit würde deine Nichte und dein Patenkind das nicht wollen. Ich habe hier auch Nein. Von meinem Haushalt eine Einweisung gekriegt wegen Sucht in den Krankenhaus. Ja. Aber ich traue mich da einfach nicht hin, weil man hat ja so viele Probleme. Also der Hausarzt hat ja eine Einweisung ausgestellt. Der hat mir ich habe das Rezept hier liegen, der hat mir eine Einweisung ausgestellt. Mhm. Also Fred, ich finde, dass das ganz dringend ist, dass du dir selbst hilfst. Dass du jetzt zum Beispiel so eine Einweisung nachgehst. Ja, ich fühle es ja auch, aber ich... Naja, deshalb ist es ja schon mal ganz gut, dass du hier angerufen hast, dass wir jetzt erstmal miteinander darüber sprechen können. Ja. Wenn du das nicht machst, hängst du bald komplett in der Gosse, ist dir klar. Ja. Du wirst noch schlimmer alkoholabhängig, du wirst krank, du wirst verkommen in der Wohnung. Und das ist ja alles ganz schlimm, das darf sich nicht so entwickeln. Nee, das ich wollte gerade sagen, in der Wohnung, ich bin sonst immer ein sauberer Mensch gewesen. Ja. Ich habe mich gewaschen und meine Wohnung sauber gehalten und jetzt das lässt alles... Lässt alles nach. Lässt alles nach. Ja, jetzt. So, das sind alles Warnsignale und ganz ernste Warnsignale. Du musst jetzt dein Schicksal in die Hand nehmen. Du darfst das jetzt nicht so weiterlaufen lassen. Was soll ich denn jetzt machen? So, ich weiß nicht, was für eine Einweisung, in was für eine Klinik das da ist, was du da in der Hand hast. Das ist hier in Bremen-Ost ist es. Ja, da werde ich dich jetzt mal an meine Psychologin im Hintergrund weitergeben. Ja? Das ist eine Fachfrau, die kann das beurteilen, ob das schon mal der richtige Anlaufpunkt ist. Ja. Wenn das der richtige Anlaufpunkt ist, möchte ich dich wirklich sehr, sehr, sehr bitten, das zu tun. Da ist das der erste Schritt schon mal in die richtige Richtung. Ich mache es. Ich fühl's hier auch. Sehr gut. Kannst du mir glauben? Also, sehr gut. Ja, das finde ich ja schon mal gut. Es fehlt der gewisse Schub. So, der Schub ist jetzt hier heute Abend, indem du hier angerufen hast. Ja. Indem ich dir sage, das musst du machen. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Nee, das glaube ich. Aber ganz, ganz dringend, damit du nicht noch abhängiger wirst, so wird man das alles noch abbremsen können, sodass du nach einer gewissen Zeit wieder in ein normales Lebensgefühl kommst. Ja. Und du musst natürlich auch so eine Art von Trauerbewältigung, Begleitung bekommen, dass du mit deinem schweren Schmerz lernst, zurechtzukommen. Denn das ist ja nun auch sehr schlimm und sehr traurig, was dir passiert ist. Und das kann man auch manchmal nicht alleine schaffen, da braucht man auch ein bisschen Hilfe. Und die Hilfe sollst du bekommen. Die sollst du wirklich bekommen. Das ist ja letztes Jahr erst gewesen. Ja, eben. Da ist man ja auch traurig noch. Es ist ja gerade mal ein Jahr her. Wo ich 60 Jahre alt geworden bin. Ja. Im März. Ja. Da ist es passiert. Da ist das passiert, ja. Ja. So, Fred. Also nochmal sehr gut, dass du angerufen hast. Das ist jetzt der letzte Schub, der noch nötig war. Ja. Jetzt legst du auf. Ja. Und wartest auf einen Anruf von uns. Da meldet sich eine Frau, die heißt Simone. Ja. Und mit der kannst du alles Weitere besprechen. Und die wird dir dann auch noch die entsprechenden Ratschläge und konkreten Hinweise geben. Ja. Ja? Gut. Dann wünsche ich dir alles Gute von ganzem Herzen. Und viel Erfolg für die Therapie, die da ansteht demnächst. Haben Sie recht, vielen Dank auch. Sehr gerne, Fred. Du legst auf und wir melden uns. Ja. Auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt machen wir einen neuen Versuch mit unserem Jürgen von gerade. Hallo Jürgen. Ja, hallo Jürgen. Ja, da bist du. Also, wir waren da stehen geblieben, wo ich auf der Wanderschaft war. Genau, durch Europa. Als Kinder, mit der Kinderlähmung quasi, ja, mit genau. Krücken durch Europa, was ich ja genau. Wahnsinnig finde. Aber eigentlich war der Anruf, du sagtest ja, Tag X. Diesen Tag X, wo mich das Poliovirus erwischt hat und fast total lahmgelegt hat, das habe ich quasi überwunden, den Wunsch wieder laufen zu können, den ich insgeheim oder als Kind sehr stark hatte und später immer noch. Mhm. Dieses Stadium habe ich einfach übersprungen und habe plötzlich entdeckt, dass ich tanzen kann. Dass du tanzen kannst? Ja, und zwar habe ich mich irgendwann aus praktischen Gründen in den Rollstuhl begeben von den Krücken. Ja. Weil ich damals als Revisor die Hände frei haben wollte und beim Psychologiestudium auch besser rumkam im Rollstuhl. Und da habe ich... Du bist Psychologe vom Beruf? Nee, das habe ich auch schon überwunden. Ich war 10 Jahre Jurist und ich habe alles Mögliche gemacht. Ach so. Und was ich dann entdeckt habe, jetzt vor 20 Jahren, das hängt mit dem Beruf als Musikmanager wiederum zusammen. Du lieber Himmel, was hast du alles gemacht? Jurist, ja. Musikmanager, Psychologe. Erzähl mal mit dem Tanzen. Was ist mit das? Mit dem Tanzen, das war so, ich war vor 20 Jahren bei einem Blues- und Boogie-Festival in München, ja. Wollte dort meinen Sohn treffen, der ist zwar nicht gekommen, aber dafür hat mich eine schwarze Blues-Sängerin angesprochen. Guck an. Und sagte, hey man, I know you. Habe ich auch, also, hallo Mann, ich kenne dich. Ja, ja. Herr Ellis, was recht ist, man kennt uns nicht. Ja, dann hat die einfach gesagt, come dancing. Ja. Hat mich auf die Tanzfläche gezerrt, die riesengroß war und nur ein paar Leute drauf. Und du im Rollstuhl? Ich im Rollstuhl, ich habe sofort losgelegt. Also mit dem Rollstuhl, ja, man kann das, ne? Man kann im Rollstuhl sich sehr natürlich. Rhythmisch mitbewegen. Das habe ich im Fernsehen schon mal gesehen. Ja, ich habe, also bis dahin habe ich mich nur im Rollstuhl rhythmisch bewegt. Aber die hat mich gepackt, die Frau hat eine Wahnsinns-Power, die heißt übrigens Angela Brown, ist eine bekannte Blues-Sängerin mit einer Mods-Ausstrahlung. Ah ja. Und das ging da also sofort los und das war die Entdeckung, eine der Entdeckungen meines Lebens, dass ich das kann. Das ist ja irre. Das heißt, und ich habe das also nicht mit Hilfe von Angela ausgebaut, aber sie hat die Initialzündung gegeben. Ja. Ich habe das dann immer mehr ausgebaut mit meiner damaligen Freundin, jeden Freitag oder Samstag in der Disco, immer mehr irgendwie ausgebaut. Das ist der Stil, den ich Freestyle Rocking nenne. Lass mich mal noch fragen, damit ich das so von der Zeit richtig einordne, wie alt du warst, als diese Frau dich angesprochen hat, die Sängerin? So 45, 46. Ach so, dann doch schon nach so vielen Jahren. Mhm. Ja. Nee, ich bin jetzt 66. Ja, ich weiß. Also mit 6 Jahren die Kinderlähmung bekommen und dann sind so viele Jahre vergangen, bis du dann ans Tanzen kamst. Ja. Und du tanzt heute noch mit dem Rollstuhl? Ja, zuletzt vorgestern. Das heißt? Mindestens einmal oder zweimal in der Woche irgendwo zum Tanzen, am liebsten zu Live-Konzerten. Ja. Ja, aber und da bin ich meistens der Erste, der anfängt und manchmal bleibe ich überhaupt der Einzige, der auf der Tanzfläche ist. Bei Live-Konzerten stelle ich es mir ein bisschen schwierig vor, weil das doch in der Regel immer sehr eng ist und alle stehen beieinander. Kann man da sich mit dem Rollstuhl überhaupt gut bewegen? Ja, meinst du, was die Leute aus Respekt und Neugier Platz machen? Ah ja. Und eventuell Angst, dass sie was abkriegen. Ja, oder so. Oder so. Weißt du, worüber ich mich freue, dass du sagst, was meinst du, warum, wie die Leute aus Respekt und Neugier oder Respekt, sagst du, Platz machen? Das ist ja schon mal gut, dass die Leute Respekt haben vor jemandem, der im Rollstuhl sitzt. Na und wie? Ja, das ist doch gut. Was meinst du, nicht nur die Mädels, auch die Männer, die glotzen. Die Männer sind eifersüchtig, weil die Mädels auf mich fliegen. Ja. Und das Schöne ist, die schönsten Tänzerinnen sind meistens, Quatsch, Blödsinn, die besten Tänzerinnen sind meistens auch die schönsten Frauen. Verstehe. Und die kriegst du ab? Die kriege ich ab. Das ist fantastisch. Bist du im Moment in einer Beziehung? Nee, ich bin Single seit 2 Jahren. Ja. Und, aber da ergeben sich, also nicht nur beim Tanzen, weil ich ein sehr aufgeschlossener Typ bin und viel unterwegs und unter Leuten und da überall ergeben sich viele Kontakte. Bist du heute auch noch berufstätig? Nein, ich bin Frührentner. Das wäre irre viel gemacht, was du gerade aufgezählt hast. Hast du ein richtiges, volles Psychologiestudium hinter dir? Nee, das habe ich abgebrochen, als bei uns die Strafgebühr für Langzeitstudenten eingeführt. Ach so. Aber Jurist bist du? Ja. Jurist unter Musik, Musikmanager und alles Mögliche. Ja. Ich habe aber das Psychologiestudium deshalb aufgenommen, weil ich mit meinem professionellen Traumdeuten ein bisschen Probleme bekommen habe. Ach so. Das habe ich mir angeeignet. Noch ein neues Thema. Ja. Also ein vielseitiger Mann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man nun darunter gelitten hat, das ganze Leben, dass man nicht so ganz körperlich so vital ist wie andere Menschen, dass das natürlich dann mit diesem Tanzen, mit dem Rollstuhltanzen... Das war ein ungeheurer Auftrieb. Ich habe in diesen Jahren, wo ich das entdeckt habe, da hatte ich 4 ganz schlimme Jahre. Ich hab alleine in einem mutterseelenverlassenen Dreifamilienhaus gelebt, in einem Altbau. Ja. Frau und Sohn sind abgehauen, die anderen Mieter wurden auch vergrault vom Hauseigentümer. Ja. Es war ganz schwer, wenn ich also nach Hause gekommen bin, hat der Hauseigentümer wieder irgendwas angestellt, so die klassischen Entmietungsaktionen wie Unterwassersetzen oder Scheiben. Umso wahnsinniger war es dann mit diesem Erlebnis. Dann kam ich im Hochgefühl des Tanzens und der schönen Frau nach Hause. Toll. Und hab's ertragen. Also, das war noch eine schöne Ergänzung, Nachergänzung zu unserem Thema vorige Woche, der Tag X. Freue mich, dass wir dich nochmal erwischt haben, das zweite Mal, Jürgen. Ja. Und viel Spaß beim Tanzen und alles Gute weiterhin. Danke. Alles Liebe. Dankeschön. Ja, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. Und ich begrüße Silvio, 34. Guten Morgen, Silvio. Heute kriege ich aber hier, was ist denn hier los? Ist denn hier der Wurm? Wen haben wir jetzt? Simone. Pieps. Ja. Ah, Simone ist da. Ja. Ich dachte es auch gerade, jetzt haben wir ein Freizeichen. Simone, was ist bei dir los? Weswegen rufst du an? Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Und zwar ist mein Mann ein Unglück passiert. Er ist mir ein bisschen peinlich, aber er ist beim Vorspiel eingeschlafen. Ja, er ist beim Vorspiel eingeschlafen? Ja. Das ist ja nicht so ein Kompliment, ne? Nee, nicht wirklich. Nee. Für ihn war es natürlich auch scheiße, ne, als Mann. Ja, und dann haben wir wegen irgendeiner Sache Palaver bekommen. Dann habe ich ihn natürlich Schlappwanz genannt. War natürlich auch nicht die tollste Art, aber das war natürlich dann der Knackpunkt, wo alles angefangen hat. Schlappschwanz? Ja. Ja. Das habe ich Schlappwanz genannt, aus Wut in dem Moment. Ja. Und da hat er den Ehering genommen, hat ihn gegen die Wand geknallt, so dass er verbeult war. Hat gesagt, er würde mit mir nichts mehr zu tun haben wollen und würde die Scheidung wollen und... seit diesem Tag an halte ich mein Essen nicht mehr drin. Ich verletze mich selber, weil ich damit einfach nicht klarkomme. Ja, wann war denn dieser Tag? Das ist jetzt bestimmt schon fast einen Monat her. Also seitdem habe ich das auch. Also meine Mutter und so sieht mir das auch an. Die fragt auch immer, ob ich breche oder so. Ich sage natürlich nein, weil ich möchte nicht, dass es irgendjemand weiß. Ja. Wo ist denn dein Partner jetzt? Der ist jetzt auf der Arbeit. Ach so, aber der ist, ich meine so, ihr seid schon noch zusammen. Also für mich ist das nur noch ein Zusammenwohnen. Ach so. Da ist keine Liebe mehr, da ist kein Sexverhältnis mehr, da ist nichts mehr. Wie lange seid ihr verheiratet oder wie lange kennt ihr euch schon? Also zusammen sind wir schon 10 Jahre und verheiratet fast 4 Jahre. 10 Jahre? Mensch, da warst du 14. Ja. Ist das dein erster Freund, Mann gewesen? Früher hatte man schon mal Kinderlieben, aber das ist meine erste Beziehung. Ja, dann glaube ich erstmal, Simone, nicht nur an deinem despektierlichen Wort Schlappschwanz, daran wird es nicht liegen. Da ist aber eine ganze Menge nicht mehr in Ordnung in eurer Beziehung, dass es dann so gekommen ist, glaube ich. Ja, aber das war dann der springende Punkt. Ja, das war der I-Punkt auf alles, ist mir schon klar. Aber da muss dann eine ganze Menge schief gelaufen sein. Und jetzt erbrichst du dein Essen. Ja. Wie oft erbrichst du am Tag? Öfters, also je nachdem, also wenn ich jetzt bei meiner Oma bin oder so, versuche ich es drin zu halten. Und dann gehe ich aber auch schnellstmöglich nach Hause und dann ist aber auch schon zu spät. Dann wie oft am Tag brichst du denn? 4 bis 5 Mal. 4 bis 5 Mal. Das ist natürlich sehr schlimm. Aber es ist erst ein Monat, sagst du, ne? Ja. Das heißt, da kann man auch alle Notbremsen ziehen, die es gibt. Schlimm ist das, wenn das über einen sehr langen Zeitraum sich eingependelt hat. Dann ist es äußerst kompliziert, da rauszukommen. Ja, vom Amt aus müsste ich ja auch zur Therapie, aber ich möchte das irgendwie nicht. Ich schäme mich dafür. Wie vom Amt aus? Von welchem Amt aus? Ja, vom Arbeitsamt aus. Müsstest du zu einer Therapie? Ja. Warum? Weil die das halt auch sehen und deswegen mich nicht in ein Berufsleben schicken können, da ich auch Epileptikerin bin. Die sehen, dass du erbrichst? Wie, woran sehen die das? Nein, an meinem Aussehen. Ah ja. Also man sieht mir das wirklich an. Pass auf, Simone, meine Sendung ist jetzt vorbei. Wir werden dich jetzt aber gleich nochmal anrufen und dir nochmal ein paar handfeste Tipps rübergeben. Alles klar? Okay, dann bedanke ich. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, danke. Okay, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir entschuldigen uns für die kleinen technischen Pannen, die jetzt passiert sind, aber es ist ja dann doch noch ganz gut gegangen. In der Technik war Uwe Petersen. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr WDR Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute Nacht.